أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله heute liebe Geschwister, wir werden über die Charaktereigenschaften der Salaf erzählen und nicht alle Charaktereigenschaften, die kann man nicht in einer halben Stunde oder 40 Minuten zusammenfassen, sondern nur ein paar Auszüge davon. Das Buch von Ijtihad ist das Buch von Imam al-Sharani. Auf Arabisch heißt das Buch Tanbihu al-Mughtarrin Awakhir al-Qarn al-Ashir ala ma khalafu fihi salafahum al-Tahir. Auf Deutsch wäre so in Übersetzung der Hinweis zu den Bewohnern des 10. Jahrhunderts bezüglich der Sachen, wo sie ihren Salaf widersprochen haben. Also Imam Sharani hat ein Buch geschrieben für die Leute seiner Zeit geschrieben, wo er ihnen aufzählt die Sachen, was man damals falsch gemacht hat und was die Salafus Salihin anders gemacht haben. Und dieses Buch, liebe Geschwister, wurde wie gesagt im 10. Jahrhundert nach Hijra verfasst. Wir sind heutzutage im 15. Jahrhundert nach Hijra. Das heißt, die Zeiten sind noch schlimmer geworden und die Entfernung von den Muslimen heutzutage von den Salafus Salihin ist noch größer geworden. Wenn einer von den Salafus Salihin heutzutage auftaucht und uns sieht, wie wir leben, dann wird er gar nicht erkennen, dass wir Muslime sind, außer wenn er vielleicht uns beim Gebet sieht. Und das haben, liebe Geschwister, auch die Tabi'in gesagt. Die Tabi'in haben gesagt, hätten die Sahaba euch gesehen, das heißt, die Tabi'in haben mit ihren Gleichen geredet. Sie haben gesagt, hätten die Sahaba euch gesehen, dann hätten sie nicht vom Islam erkannt, außer dem Gebet. Das sagen die Tabi'in über sich selbst, liebe Geschwister, geschweige denn, was heute zutage abgeht. Imam Sharani sagt, وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Und zu ihren Charaktereigenschaften zählt حُسْنُ أَدَبِهِمْ مَعَ الصَّغِيرِ فَضْلًا عَنِ الْكَبِيرِ. Ihres gutes Benehmen mit den Kleinen, geschweige denn mit den Älteren. وَمَعَ الْبَعِيدِ فَضْلًا عَنِ الْقَرِيبِ. Und mit den Weiten, geschweige denn mit den Nächsten. وَمَعَ الْجَاهِلِ فَضْلًا عَنِ الْعَالِمِ. Und ihres gutes Benehmen mit den Unwissenden, geschweige denn mit den Wissenden. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Musa und zu Harun alayhim wa ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salawatullahi, er hat ihnen gesagt, geht zu Pharao und spricht mit ihm in einer milden Art. Ma'a anna Fir'aun kana min afsaq al-kuffar. Obwohl der Pharao der Schlimmste in seiner Zeit war, der schlimmste Kafir in seiner Zeit war. Seht, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Propheten erzieht und wie er ihnen gebietet und zeigt, wie man mit den Kuffar redet, wie man sie zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft. Wenn es so ist mit den Kuffar, wenn es so ist mit dem Schlimmsten seiner Zeit, und zwar Pharao, dann wie soll der Muslim mit seinen Geschwistern umgehen? Natürlich soll er noch milderer sein, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar ruhama'a bainahum. Muhammad und diejenigen, die mit ihm sind, sind mild untereinander und streng gegen die Kuffar. Streng gegen Kuffar, liebe Geschwister, das ist in der Zeit von dem Kampf, in der Zeit von dem Krieg. Aber wir wissen auch von der Sira vom Prophet a.s., wie er überhaupt mit den Kuffar umgegangen war, als es kein Krieg gab. Er war auch mit ihnen barmherzig, er war auch mit ihnen mild. Und wir haben das schon mal in einem anderen Vortrag gezeigt, liebe Geschwister, dass, wie er sallallahu alaihi wa sallam sogar Dua für die Kuffar gemacht hat, damit sie den Islam annehmen und nicht sie verflucht und Dua gegen sie gemacht. Dann sagt Imam al-Sharani, وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عُلُوَّ الدَّرَجَاتِ إِنَّمَا يَكُونُ بِزِيَدَةِ الْأَدَبِ. Die sind einig, das heißt die Salaf und diejenigen, die nach ihnen kamen, die sind einig, dass die hohen Stufen إِنَّمَا يَكُونُ بِزِيَدَةِ الْأَدَبِ, dass die hohen Stufen nur durch das gute Benehmen zu bekommen sind, zu erlangen sind. والأصل في الأدب شهود النقص في أنفسهم والكمال في غيرهم عكس ما من كان قليل الأدب. Und die Grundlage, liebe Geschwister, vom guten Benehmen, wie Imam Sharani hier erklärt, ist, dass du siehst, dass du minderwertig bist und dass der andere, der gegenüber dir steht, eine hohe Stufe hat als du und dass er besser ist als du. Das ist die Grundlage vom guten Benehmen. Dass man sieht, dass man minderwertig ist gegenüber demjenigen, der vor dir steht. Und das Gegenteil führt zu Unhöflichkeit und zu Qillat al-Adab. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحُدَّ النَّظَرَ إِلَىٰ أَخِيهِ. Der Prophet صلى الله عليه وسلم fand es nicht gut, dass der Muslim seinen Bruder mit finsteren Blicken schaut, dass der Muslim seinen Bruder mit einem hängenden Gesicht schaut. وكان ميمون بن مهران إذا دعي إلى وليمة جلس مع الصبيان والمساكين من الرجال. ميمون بن مهران wurde als er zu einem Essen eingeladen wurde, dann setzte er sich mit den Armen und mit den Kindern und er setzte sich nicht mit den Reichen. وكان سعيد بن عامر يقول من وصف إنسانا بما ليس فيه لعنته الملائكة فقال له رجل يوما وهو لا يعرفه يا أصلع فقال له يا أخي إن كنت لغنيا عن لعن الملائكة لك. Der Gelehrte Sa'id ibn Amir sagte, wenn jemand mit etwas, wenn eine Person, eine andere Person mit etwas, was diese erste Person nicht hat, beschreibt, dann wird er von den Engeln verflucht. Zum Beispiel, wie es hier im Fall ist, einmal kam ein Mann zu dieser Mann, und zwar Sa'id ibn Amir. Er kam zu ihm und er kannte ihn gar nicht. Und dann hat er ihm gesagt, oh du Glatzköpfiger, ja Asla. Und dann hat Sa'id ibn Amir radiallahu anhu gesagt, oh mein Bruder, du brauchst eigentlich die La'na, die Verfluchung von den Engeln, gar nicht. Warum hast du überhaupt diese Tat gemacht? Du hast nur den Fluch von dem Engel auf dich bezogen. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه sagte, diejenigen, die am besten Allah subhanahu wa ta'ala erkennen und kennen, sind diejenigen, die am meisten die Leute, die La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagen, respektieren und ehren. وكان بكر بن عبد الله المزني يقول إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه. المزني Das ist einer der Schüler von Imam al-Shafi'i, radwanullahi alayhima, sagte, wenn du eine ältere Person siehst, dann ehre sie. وَقُلْ إِنَّهُ سَبَقَنِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Und sage in dir selbst, diese Person war vor mir im Islam und sie hat vor mir gute Taten gemacht. وَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْكَ فَعَظِّمْهُ. Und wenn du eine Person, die jünger als du ist, dann ehre sie auch und sage zu dir selbst, إِنِّي قَدْ سَبِقْتُهُ إِلَى الذُّنُوبِ. Und sag zu dir selbst, ich war vor ihm, was das Sündigen betrifft. Das heißt, wenn du einen Älteren siehst, liebe Geschwister, dann sag in dir selbst, diese Person war vor mir im Islam. Deswegen soll ich sie respektieren. Und wenn du einen Jüngeren siehst, liebe Geschwister, dann sag, ich war vor ihm im Sündigen. Ich habe vor ihm gesündigt. Er ist besser als ich. Und das wäre ein Grund, ihn zu respektieren und ihn zu ehren. وَإِذَا أَكْرَمَكَ النَّاسِ فَقُلْ هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا أَسْتَحِقُ. Und wenn die Leute dich ehren und mit dir gut umgehen, dann sage, das ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, die mir eigentlich nicht gebührt. Und wenn sie dir, وَإِذَا أَهَانُوكَ, und wenn sie dir Unrechtes tun, فَقُلْ هَذَا بِذَنْبٍ أَحْدَثُهُ, dann sage in dir selbst, das ist, weil ich eine Sünde begangen habe. وَإِذَا رَمَيْتَ كَلْبَ جَارِكَ بِحَصَاهِ فَقَدْ آذَيْتَهُ. Und wenn du sogar das Hund von deinem Nachbarn schlägst oder mit einem Stein bewirfst, dann hast du Unrechtes deinem Nachbarn getan. Und Yahya ibn Mu'ad, radiallahu anhu, sagte, بئس القوم قوم استغنى بينهم المؤمن حمدوه إن استغنى بينهم المؤمن حمدوه وإن افتقر ذلوه. Er sagte, schlimm ist das Volk oder verpönt ist das Volk, dass wenn ein Mu'min bei ihnen reich wird, dann respektieren sie ihn. Und wenn ärmer wird, dann respektieren ihn nicht und behandeln ihn ungerecht. وَمَا مَشَى صَغِيرٌ قُدَّامَ كَبِيرٍ إِلَّا عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْخَيْرَةِ. Und wenn der Jüngere vor dem Älteren läuft, dann wird von vielen guten Sachen nicht bekommen. وَمَدَحُوا عِنْدَ الْفُضَيْلِ بْنُ عِيَادٍ رَجُلًا وَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ لَا يَأْكُلُ الْخَبِيثَ. Einmal, liebe Geschwister, saß der Fudayl ibn Iyad und eine Person wurde in seiner Anwesenheit gelobt. Womit wurde diese Person gelobt? Sie haben gesagt, innahu la ya'kulu al-khabis. Er isst nicht al-khabis. Al-khabis ist ein Kuchen, was aus Honig und Butter gemacht wird. Sie haben gesagt, diese Person ist kein Khabis. Das heißt, sie ist eine asketische Person. Dann hat Imam ibn Iyad radiallahu anhu gesagt, وَمَا تَرَكَ أَكْلُ الْخَبِيس. Und was nützt überhaupt das Verlassen von Al-Khabis? Sieht, انظروا كيف صلته الرحم. Sieht vielmehr, wie er mit seinen Verwandten umgeht. انظروا كيف كذبه للغيد. Sieht, wie er sein Wut zügelt. انظروا كيف عطفه على الجار. Sieht, wie er barmherzig mit seinem Nachbarn umgeht. والأرملة واليتيم. Und die Witwe und der Weise. انظروا كيف حسن خلقه مع إخوانه. Sieht seinen Charakter an, ob sie gut sind mit seinen Brüdern. Das soll ein Maßstab sein für den Lob und nicht, dass er irgendeine Süßigkeit nicht isst. وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ. Und Ahmed ibn Harb sagte, مَثَلُ الَّذِي يَعْلَمُ النَّاسَ يعلم الناس الخير ويرشدهم إليه مثل من استأجر أجراء يعملون له بأبدانهم وأموالهم الليل والنهار في حياته وبعد مماته. دي بيرسون دي anderen die den anderen Menschen das Gute lehren und zum Guten rufen und ihnen das Gute zeigen, damit sie nach diesem Guten handeln, ist wie eine Person, die ein paar Menschen gemietet hat oder die Körper von den Menschen gemietet hat, damit für sie Tage und Nacht in der Lebzeit und nach dem Tod arbeiten. Das heißt, wenn du, lieber Bruder oder liebe Schwester, eine andere Person was Gutes beibringst, wenn du zum Guten rufst und diese Leute machen, was du ihnen sagst und die handeln nach diesen guten Sachen, jede gute Sache, die sie machen und die sie von dir gelernt haben, das wird auch für dich gezählt. Das heißt, wer würde sie das am Tag oder in der Nacht machen, in deiner Lebzeit oder nach deinem Tod, das wird für dich getan, für dich gezählt. Das ist, als ob du diese Körper für immer gemietet hast. وقد خرج وكان يقول أنصار يحيى بن معاذ زكت من تعظيم أخيك المسلم إذا مات له ميت في بلد أخرى أن تسافر إلى تعزيته. Zu dem guten Benehmen mit deinem Bruder gehört, dass du reist, wenn jemand von seiner Familie gestorben ist, dass du zu ihm reist, damit du ihn besuchst und ihn zu Aziz, dass du mit ihm den Trauer mitteilst. Und Abu Muawiyah al-Aswad ist von Syrien bis nach Mekka gereist, damit er Al-Fudayl ibn Iyad besucht, als sein Sohn Ali gestorben war. ولم يخرج لحج ولا عمره. Und er hatte in seiner Absicht nicht Hajj oder Umra zu machen, sondern er ist nur für diesen Anlass gegangen. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Und Abu Bakr al-Siddiq sagte: من سره أن يظله الله تعالى من نار جهنم يوم القيامة فليكن بالمؤمن رحيما رفيق القلب. Abu Bakr al-Siddiq, Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, sagte: Wer will, dass er von der Hölle gerettet wird am Tag des jüngsten Tages, dann soll er mit dem Gläubigen barmherzig sein und sein Herz muss Sanftmut haben mit den Muslimen, mit den Mu'minin. وكان محمد بن المنكدر يقوم الليل وإذا طلبت أمه أن يغمز رجلها إلى الصباح يرى ذلك أفضل من الصلاة. محمد بن المنكدر رضي الله عنه betete die Nacht durch. Aber wenn seine Mutter ihm sagt, massiere meine Füße bis zum Sonnenaufgang, dann sieht er diese Handlung als viel besser als das Gebet in der Nacht. Qultu, Imam Sharani sagt, وَقَدْ قَالُوا مِثْلَ دَلِكَ فِي حَقِّ شَيْخٍ كَبِيرٍ. Und dasselbe wurde auch gesagt bezüglich den älteren Leuten. Also, wenn ein alter Mann deine Hilfe braucht in der Nacht, das ist viel besser als zu beten. Das haben die Salaf und Salihin gesagt. وكان كهمش بن الحسن يقول كنت أخدم أمي وأرفع القدر من تحتها فأرسل إلى سليمان فأرسل إلي سليمان بن علي بصرة وقال اشتري بهما اشتري بهما خادما يخدم أمك فأبيت. شيخ كهمس بن الحسن رضي الله عنه diente seine Mutter und wenn sie also ihrem kleinen Geschäft machte, dann hat er sie sauber gemacht. Und dann hat ihm einer Geld geschickt, und zwar Suleiman ibn Ali hat ihm Geld geschickt und hat ihm gesagt, such mal einen Diener oder eine Dienerin, der deine Mutter dient, dann hast du deine Ruhe. Dann hat ihm geantwortet, إن والدتي لم ترضى غيرها لخدمتي وأنا صغير فكذلك لا أرضى غير لخدمتها وأنا كبير. Meine Mutter hat auch keinen akzeptiert, der mir dient, als ich noch Baby war. So würde ich auch keinen akzeptieren, der meiner Mutter dient, wenn sie älter wird. Und das, liebe Geschwister, diese Art und Weise, wie man mit den Eltern umgeht, es geht eigentlich nicht nur um die muslimischen Eltern. Also auch wenn die Eltern nicht Muslime wären oder die wären sündige Muslime, es ist kein Grund, da gibt es keinen Grund, sie nicht zu respektieren und zu ehren und zu helfen und ihnen zu dienen, wenn sie alt werden oder überhaupt, wenn sie deine Hilfe brauchen. Man soll seinen Eltern respektieren, außer im Fall, wo sie etwas gebieten, was gegen die Scharia ist. Sonst hat man keinen Grund, sie zu widersprechen. Und zu ihren Charaktereigenschaften, liebe Geschwister, gehört شدة خوفهم من الله تعالى أن يختم لهم بسوء فيكونوا من المحجوبين عنه في النار. Zu ihrem Charakter gehört, liebe Geschwister, ihr Furcht und ihr Angst, dass ihr Leben endet, dass ihr Leben mit etwas Schlimmes endet. Das heißt, dass ihr Leben als Nicht-Muslime endet, so dass sie nur ewig in der Hölle sitzen werden. Und manche von den Salaf, liebe Geschwister, die haben so tief manchmal nachgedacht und die waren so tief in ihrem Trauer, so dass sie gar nicht mehr merken, was um sie passiert. وكان الحسن البصري رضي الله عنه إذا سمع بحديث آخر من يخرج من النار رجل يخرج بعد 1000 سنة يقول الحسن البصري يا ليتني كنت ذلك الرجل. Und wenn Al-Hasan al-Basri, radiallahu anhu, der Hadith, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, der letzte Mann, der aus der Hölle rauskommen wird, ist eine Person, die 1000 Jahre in der Hölle verbracht hat, wenn er diesen Hadith hört, dann sagt Imam Al-Hasan al-Basri, oh, wie gern wäre ich diese Person. وَقِيلَ لَهُ يَوْمًا فِي ذَلِكَ. Dann wurde er einmal gefragt, Alexa yakhruju min an-nar, wurde er gefragt, warum wünschst du dich sowas? Dann hat er gesagt, Alexa yakhruju min an-nar, wird er nicht aus der Hölle rauskommen? Das heißt, er hatte, liebe Geschwister, Angst, dass er ewig in der Hölle bleibt, liebe Geschwister. Und das ist Al-Hasan al-Basri, einer der größten Gelehrten von der Generation von den Tabi'in. Und trotzdem hatte er Angst, dass er ewig in der Hölle schmort. Und wenn er diesen Hadith hört, dann wünscht er sich, dass er diese Person wäre, die auch 1000 Jahre in der Hölle bleibt, irgendwann befreit wird. وكان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول ما أمن أحد على دينه يعني غالبا إلا صلبه. وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أكثر ما يسلم من الناس الإيمان عند الموت. إمام سفيان الثوري sagt, man soll nicht sicher, oder die meisten, die sicher sind, dass sie ihren Dien nicht verlieren, die verlieren ihren Dien am Ende. Und Imam Abu Hanifa radiallahu anhu sagt, das meiste, was von den Menschen beim Tod genommen wird, ist ihren Iman. Liebe Geschwister, das sagt Imam Abu Hanifa an Nu'man radiallahu anhu. Und Sufyan al-Thawri hat einmal lang geweint, bis er in Ohnmacht fiel. Danach wurde er gefragt, was ist passiert, warum weinst du? Faqala, bakayna ala dhunubi zamanan. Wa nahnu al-an nabki al-Islam, ay khawfan an yadhhaba minna. Er hat gesagt, wir haben lang genug über unsere Sünde geweint. Und jetzt weine ich aus Angst, dass ich den Islam verliere. وكان يقول ربما يعبد الرجل الأوثان وهو في علم الله سعيد وربما يطيع وهو في علم الله شقي. Er sagt, Imam Sufyan al-Thawri, es kann sein, dass eine Person die Götzen dient, aber sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala von den Glücklichen. Und es kann sein, dass eine Person lebenslang Allah subhanahu wa ta'ala dient, aber er ist bei ihm von den Unglücklichen. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Hadith gesagt hat, إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Er sagt, der eine von euch kann die Handlungen, die Taten von den Bewohnern des Paradieses so oft machen, bis es nur ein Stückchen zwischen ihm und dem Paradies liegt. Und dann macht er eine Handlung von den Bewohnern der Hölle und dann tritt er in die Hölle ein. Das heißt, kurz vor dem Tod begeht er eine Handlung von den Bewohnern der Hölle. Und eine Person kann auch lebenslang die Handlungen von den Bewohnern der Hölle machen und kurz vor dem Tod begeht sie eine Handlung von den Bewohnern des Paradieses und sie wäre diese Handlung ein Grund für diese Person, damit dass sie ins Paradies eintritt. Damit ist, liebe Geschwister, die Handlungen, nicht nur die Handlungen von den Gliedmaßen, sondern auch die Handlungen von dem Islam, von dem Herzen, liebe Geschwister. وهذا هو الذي أذهل العقول. Und diesen Hadith, das ist der Hadith, der die Köpfe verwirrt. Und وفي الحديث أصدق المؤمنين إيمانا أكثر وتفكرا في الدنيا وأشد الناس فرحا في الجنة أكثرهم بكاء في الدنيا. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, die wahrhaftigsten Mu'minin sind die Mu'minin, die viel über die Dunya nachdenken. Also die viel in der Dunya nachdenken. Nicht über die Dunya, sondern in dieser Zeit, die denken viel nach. Und zwar über die wahrhaftigen Sachen. Die denken über Allah subhanahu wa ta'ala nach, über das Leben nach dem Tod. وأشد الناس فرحا في الجنة und die glücklichsten Menschen im Paradies sind die Menschen, die am meisten in dieser Dunya geweint haben. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.